das Kapital reißt und im Volke die Seele aus dem Leib. Es dreht noch was uns Zwietracht, Kummer, Schmerz und Neid. Du noch Nummern, keinen Namen, komplett vom System erfasst. Individualität gilt als Makel oder Last. Ist dann wieder meine Wahl, bleibt kein Versprechen liegen. Es wird gelogen und betrogen, dass sich die Beine biegen. Ist die Katze in deinem Sack, werden die Erwartungen gedämpft. Ich sag euch, steht auf, klar, ich kämpf. Klag dich, kämpf. Klag dich, kämpf. Klag dich, kämpf. Unterdrückt wird nur der, der sich unterdrücken lässt. Von ihren fauligen Werten, die schicken wie die Pest. Glaubst nicht, dass ein Einzelner hier was ändern kann? Doch wer, wenn nicht wir? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann all diesen Schutz liegt das Gold des freien Willens. Wir müssen's nur heben aus dieser namenlosen Stille. Die ersten eines Wandels werden immer gehängt. Das wird sich nie ändern. Klag dich, kämpft. Klag dich, kämpft. Klag dich, kämpft. Klag dich, kämpft. Um die Banken zu retten, da fließen Milliarden in die geldgeilen Finger dieser gierigen Mahnen für die Bildung unserer Kinder. Da bleibt dann nichts mehr, denn ein besonnenes Volk regiert sich zu schwer. Wir sollen schuften und schindern für den Wohlstand von allen. Doch bleibt jeder wert, in ihren gierigen Krallen sind die Kräfte dann am Ende nur die Rente gesenkt. Wollt ihr das nicht sehen? Klagt nicht, kämpft. Klagt nicht, kämpft. Klagt nicht, kämpft. Klagt nicht, kämpft. Schande und Scham hat er sie Toten entehrt. Doch auch die Fahnen der Richter sind mit Blut getränkt. Nur sie wollen's nicht sehen. Klagt nicht, kämpft.